Aus Anlass des 110. Jahrestages der Fabrizierung des Zhongmi-7-Punkte-Vertrages durch Japan veröffentlichte der Ausschuss der Frauensektion des Niedrigen Komitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni, die Frauendirektion des Südlichen Komitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni, das Zentralpräsidium des Demokratischen Bundes der koreanischen Frauen in Japan und die Demokratische Gesellschaft der südkoreanischen Frauen in Japan am 24. Juli einen Appell an alle Landsleute mit dem Titel »Eine gesamte nationale Bewegung für die totale Abrechnung mit dem extremen Staatsverbrechen Japans« NX entfalten. Im Appell hieß es: Der Zhongmi-7-Punkte-Vertrag, den die japanischen Imperialisten durch die Aufhetzung der pro-japanischen Landesverräter zwangsweise fabrizierten, war ein in der Welt beispielloser, widerrechtlicher und räuberischer Aggressionsvertrag, der durch die völlige Kontrolle über die inneren Angelegenheiten Koreas und die allseitige Durchsetzung der Generalgouverneur-Politik Korea der Staatsmacht beraubte. Durch die mehr als 40 Jahre lange brutale Kolonialherrschaft des japanischen Imperialismus wurden über 8,4 Millionen koreanische Jugendliche als Kanonenfutter für den Aggressionskrieg der japanischen Imperialisten gegen den asiatischen Kontinent verschleppt und mussten auf den härtesten Arbeitsplätzen mittelalterliche Sklavenarbeit leisten und kamen mehr als 1 Million davon ums Leben. 200.000 unschuldige koreanische Frauen wurden entführt und erlitten auf den Kriegsfeldern durch die Barbaren des japanischen Imperialismus unvorstellbare Schanden. Die japanischen Aggressoren zerstörten und raubten rücksichtslos die wertvollen kulturellen Erbschaften und Bodenschätze Koreas und verübten sogar die beispiellosen Umtriebe zur nationalen Erdrosselung, um die koreanische Nation völlig zu vernichten. Die größten Sünden des japanischen Imperialismus bleiben trotz des Zeitvergehens und des Jahrhundertwechsels unvergessen und das extreme Staatsverbrechen Japans gegen die koreanische Nation verjährt nicht. Statt sich für seine vergangenen Sünden aufrichtig zu entschuldigen und Entschädigungen zu leisten, verfälschte Japan seine blutige Aggressionsgeschichte, offenbart seine Ambitionen auf die erneute Aggression und setzt sich für die Wiederbelebung des Militarismus ein. Man soll sich zum Kampf dafür an Japan für die widerrechtliche Besetzung Koreas und das extreme Staatsverbrechen gegen die koreanische Nation Rache zu nehmen wie ein Mann erheben. Man soll einen gesamtnationalen Kampf dazu führen, Japan für das Sexualsklavenverbrechen der japanischen Armee zur Rechenschaft zu ziehen und die Flammen des Kampfes gegen den Versuch Japans für die Wiederbelebung des Militarismus, seine Ambitionen auf die erneute Aggression und seine ungerechten feindseligen Taten gegen die koreanische Nation heftig lodern lassen. Die Frauenorganisationen von Nord, Süd und Ausland äußern die Erwartung und Überzeugung, dass alle Landsleute am gesamten nationalen patriotischen Kampf für die totale Abrechnung mit den extremen vergangenen Sünden Japans und die Verteidigung der Würde und Souveränität der Nation aktiv teilnehmen werden.